Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Die Zuwanderung von Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland steigt. Das hat kürzlich eine Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung ergeben. 2017 seien demnach mehr als doppelt so viele Fachkräfte aus Drittstaaten nach Deutschland gekommen wie noch 2009. Die meisten von ihnen sind aus Indien, Bosnien-Herzegowina, den USA, Serbien und aus China. Campus und Karriere. International. Warum aber zieht es junge Chinesinnen und Chinesen für den Job nach Deutschland? Das wollten wir genauer wissen. Benjamin Eisel hat in Peking dafür junge Pflegerinnen und Pfleger getroffen, die sich darauf vorbereiten, in Deutschland zu arbeiten. Und Sprache lernen steht dabei ganz oben auf der Liste. Mein Heimatland ist China. Ein Klassenzimmer in einem Bürogebäude in Peking. Sieben junge Frauen und ein junger Mann sprechen heute darüber, wie man in Deutschland und in China mit Taschengeld umgeht. In China haben viele Kinder ihr eigenes Taschengeld. Seit 5 Monaten lernen sie Deutsch. Sie werden auf ihren Einsatz in Berlin vorbereitet, wo sie hauptsächlich in der Altenpflege arbeiten sollen. Die Schule, in der sie ausgebildet werden, trägt den schmuckvollen Namen Service Center für Freundschaft und Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Ich heiße Guo Fengjun, jetzt bin ich 23 Jahre alt, weil ich an der Uni Krankenpflege lerne. Ich kann als Krankenschwester in Deutschland arbeiten. Weil sie in Peking immer wieder unter Smog leidet, freut sich Guo Fengjun auf saubere Luft in Deutschland. Und auf ihre Schwester, die dort schon als Pflegerin arbeitet. Sorgen mache sie sich keine. Ihrer Schwester gehe es gut in Deutschland. Anders ihr 22-jähriger Mitstudent Yu Xichao. Jetzt weiß ich, dass in Deutschland viele Flüchtlinge hat. Deshalb finde ich, dass nicht sehr gut ist. Vielleicht ein bisschen gefährlich für Frauen. Sorgen wegen Flüchtlingen in Deutschland seien nicht ungewöhnlich, sagt Jan Sprenger. Er leitet die Spracharbeit beim Goethe-Institut in China. Immer wieder gebe es Nachfragen. Ganz konkret wird gefragt, ob Deutschland ein sicherer Ort ist. Und ob man in Deutschland an allen Orten sicher reisen kann. Ob es sicher ist, nachts auf die Straße zu gehen. Hintergrund sind seiner Einschätzung nach Berichte über den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt oder die Übergriffe in der Silvesternacht in Köln vor 3 Jahren. Aber auch über den Mord an einer chinesischen Studentin in Dessau sei ausführlich in chinesischen Medien berichtet worden. Es gibt aber auch wie in Deutschland sehr verbreitete soziale Medien. Und dort werden viele Meldungen verbreitet und das sind auch mitunter Fake News. Und so vermischt sich Wissen mit vielleicht einer Idee davon und damit werden wir da manchmal konfrontiert. Rechtsextremismus und rassistische Übergriffe wie die Vorfälle in Chemnitz dagegen spielen seiner Einschätzung nach keine große Rolle. Die Nachfrage nach Deutschkursen und Prüfungen in China steige weiter, so Jan Sprenger vom Goethe-Institut. Nach der kostenpflichtigen Ausbildung am Service Center für Freundschaft und Zusammenarbeit mit anderen Ländern sind bisher rund 300 junge Pflegerinnen und Pfleger nach Deutschland gegangen. Sie arbeiten in allen 16 Bundesländern. Deutschland sei das mit Abstand beliebteste Land, sagt Abteilungsleiter Wang Wenchang. In den vergangenen Jahrzehnten hat Deutschland einen sehr guten Eindruck in China hinterlassen. Angela Merkel hat den Spitznamen Tante Merkel bekommen, auf Chinesisch Mo Shen Er. Darüber hinaus sind die Lebenshaltungskosten in Ländern wie Großbritannien, Australien, Kanada und den USA sehr hoch im Vergleich zu Deutschland. Neben guter Bezahlung und niedrigen Lebenshaltungskosten in Deutschland würden die jungen Pflegekräfte außerdem weiter geschult. Unsere Schüler werden eine praxisnahe Ausbildung in Deutschland genießen. Es ist ja bekannt, dass das deutsche duale Ausbildungssystem äußerst ausgereift ist. Da kann China auf jeden Fall noch was lernen. Das Kind ist jung. Die jungen Pflegerinnen und Pfleger haben ihren letzten Tag beim Deutschkurs in Peking. In den kommenden Monaten wollen sie dann nach Berlin. Wann genau, wissen sie noch nicht. Visa haben sie noch keine. Alle freuen sich auf Deutschland, auch wenn das Land in den vergangenen Jahren teilweise einen Imagewandel in China durchgemacht hat. Das Hochtechnologieland gilt einigen jungen Leuten heute als rückschrittlich, zumindest in manchen Bereichen. Der 22-jährige Altenpfleger Yu Xichao zum Beispiel findet Bargeld unpraktisch, das in China mittlerweile fast komplett verschwunden ist. In China können wir in den Supermärkten durch das Handy bezahlen, aber in Deutschland nicht. Ich finde das ein bisschen nicht günstig. Vielleicht in der Zukunft gibt es in Deutschland durch das Handy bezahlen. Ja, das ist sehr gut.